Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 104 des Gabelbissen Podcast. Ich nehme an, die 103 habt ihr schon gehört und wie hat es euch gefallen? Also ich persönlich muss sagen, ich war schwer begeistert. An dieser Stelle gleich vielen, vielen lieben Dank an meine Wichtel. Da habt ihr euch echt Mühe gegeben und was ganz, ganz Tolles produziert. Also ich habe mir echt total gut gefallen und keine Sorge, der Josef Meinrad hat euch nicht viel gesagt und ich bin ehrlich, mir auch nicht. Mir war der Name Meinrad bekannt, ich weiß, dass der einen Platz in Wien hat, dass der bei den Sissi-Filmen mitgespielt hat, aber welche Filme dann noch dabei war oder bei welchem Theater, ich könnte es nicht sagen. Man gibt sicher genug Österreicherinnen und Österreicher, die den kennen, so verziehen, naja, der hat doch da mitgemacht und da. Ich, ja, kenne ihn auch nur von den euch genannten Filmen. Ja, und das Rezept, muss ich ehrlich sagen, super Auswahl und das kann ich euch allen versprechen, das nehme ich mal im Rahmen einer Groß aus der Küche-Folge auf und mache das danach, weil das habe ich in der Art noch nie probiert und ich muss sagen, das klingt echt, echt spannend. Vielleicht noch ganz kurz etwas zu dem Thema Veilchen. Die Sissi hat ja noch gern was anderes mit Veilchen genascht, nämlich kandierte Veilchen. Und da hat man bei der K&K Hofkonditorei Demel, die ihr auch bei euch genannt habt, die auch das Eis gemacht haben, hat man eben diese Veilchenblüten kandiert. Also ihr könnt euch vorstellen, was das für eine schwierige und vor allem langwierige Prozedur gewesen sein muss. Also nochmal vielen lieben Dank für die wirklich super tolle Wichtelfolge. Hat mich wirklich total gefreut und euch natürlich auch frohe Weihnachten. Ja, die Folge 100 ist noch nicht so lange her und ihr könnt euch erinnern, da habe ich zu einem Gewinnspiel aufgerufen. Die Frage war, was gehört denn in einen Gabelbissen rein? Und da habe ich euch freigestellt, ob es der Podcast oder das Gericht ist. Und es haben sich 3 Personen gefunden, die die Frage beantwortet haben. Natürlich alle 3 richtig. Leider nicht mehr, aber das macht nichts. Dafür sind die Gewinnchancen für euch jetzt umso höher. Und naja, ich sag's mal so, jeder von euch bekommt etwas. Einer von euch wird den Hauptpreis bekommen und die anderen 2 bekommen auch einen kulinarischen Gruß von mir zugeschickt, weil ich denke, bei der Anzahl an Teilnehmern, da möchte ich jeden was gewinnen lassen, weil ihr einfach mitgemacht habt. Aber ich würde sagen, kommen wir zur Ziehung. Als erstes habe ich die Mail von Peter bekommen, danach kommt die Anna und last but not least hat mir der Daniel auch noch eine Mail geschickt. Die Ziehung werde ich mit einem ganz normalen, handelsüblichen Spielwürfel machen, von 1 bis 6. Und damit wir nicht mehrfach würfeln müssen, sondern nur einmal würfeln, werden die Nummern wie folgt verteilt. Der Peter bekommt die Nummer 1 und 4, die Anna bekommt die Nummern 2 und 5 und der Daniel die Nummern 3 und 6. Der Würfel wurde vom Notar überprüft und freigegeben für eine Gewinnspielverlosung. Naja, ein bisschen Lotto-Feeling. Gut, ich würde sagen, lassen wir den Würfel rollen. Und gewonnen hat die Nummer 4. Ein Foto vom Würfeln werde ich auch posten, damit ihr seht, dass das mit rechten Dingen zugegangen ist. Somit herzlichen Glückwunsch, lieber Peter, zum Gewinn des Hauptpreises. Aber auch die anderen herzliche Gratulation zu einem kleinen kulinarischen Gruß von mir. Ich würde euch 3 bitten, mir eure Adressen zukommen zu lassen, damit ich dann, ja, ich hoffe, relativ rasch nach den Feiertagen die Backerl auch schon auf den Weg zu euch nach Hause schicken kann. Und keine Sorge, die bleiben bei mir fest unter Verschluss, die werden natürlich nicht verkauft oder an Dritte weitergegeben. Das bleibt rein bei mir am Rechner, kommt in keine Cloud, nichts. Also Datenschutz, wie ihr ja wisst, ist mir persönlich heilig. So, aber damit ihr es auch hört, dass ich ein Foto mache, werde ich das noch schnell den Würfel abfotografieren. Und, na, jetzt, okay, Foto gemacht, Beweisfoto, damit man sieht, dass das mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja, Weihnachten, heute ist Weihnachtstag und um euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu versetzen, habe ich mir wieder ein durchaus passendes Rezept rausgesucht, was einfach ist, was man durchaus noch über die Feiertage machen kann, weil man die Zutaten vielleicht zu Hause hat. Ja, und dann habe ich mir noch ein Gedicht rausgesucht. Erinnert euch, im letzten Jahr habe ich euch etwas im Waldviertlerischen vorgelesen, was wir heuer nicht haben im Waldviertlerischen, aber in einem anderen Dialekt, dazu dann aber gleich mehr. Und natürlich gibt es auch ein österreichisches Weihnachtslied. Aber ich würde sagen, lassen wir diesmal nicht das Rezept zum Schluss kommen, sondern kommen wir gleich zum Rezept. Und da habe ich mir gedacht, dass ich euch das Rezept für einen Himbeersenf präsentiere, den ich heuer auch als kleines kulinarisches Geschenk gemacht habe, so für Freunde und für Verwandte. Für den Himbeersenf benötigen wir, und ich sage gleich, es ergibt so ca. 200 Milliliter diese Angaben, das könnt ihr dann dementsprechend rauf oder runter rechnen, wie ihr halt machen wollt. Also für 200 Milliliter Senf benötigen wir 100 Gramm tiefgekühlte Himbeeren, 2 Esslöffel klaren Honig, also keinen Creme-Honig. Persönlich würde ich empfehlen Blütenhonig, mein Waldhonig ist auch gut, aber bei dem würde es nicht so passen, von daher würde ich hier einen Blütenhonig nehmen. Des Weiteren benötigen wir 30 Gramm gelbe Senfkörner, einen Teelöffel, guten gehäuften natürlich, Rohrzucker und 50 Milliliter Himbeeressig. Beim Himbeeressig könnt ihr ruhig auch den nehmen, der mit Himbeersaft versetzt wurde. Es muss keiner sein, der aus den Himbeeren das Ganze gezogen hat. Ich habe nämlich so einen leider auch nicht bekommen. Habe auch einen mit Saft genommen und ihr könnt mir glauben, das wird mit dem genauso gut. Kommen wir zur Zubereitung. Zunächst einmal müssen wir die Himbeeren in einen Topf geben. Dazu geben wir zusätzlich noch die zwei Esslöffel Honig plus 50 Milliliter lauwarmes Wasser. Das Ganze rühren wir mal schön durch und dann kommt es auf den Herd drauf und beim zugedeckten Deckel, also beim nicht Deckel drauf, lassen wir das Ganze bei mittlerer Hitze mal aufkochen. Pro-Tipp, nicht zu heiß machen, immer schön beobachten, weil mies ist nämlich ergangen, nicht mal kurz draußen hatte es zu heiß und das ist übergegangen. Das ging extrem schnell. So schnell konnte ich gar nicht schauen. Auf einmal wusch war der Schaum da und ja, schon draußen. Dementsprechend durfte ich dann putzen, klar. Also darum immer bei mittlerer Hitze machen, nicht zu schnell erhitzen. Dann geht das Ganze auch mit den Schäumen relativ gut. Zugedeckt lassen wir das Ganze dann schön brav köcheln. Und zwar so lang, bis wir eine mehr oder weniger musige Konsistenz haben. Danach nehmen wir den Deckel runter und lassen die Flüssigkeit reduzieren, weil klar, wenn wir das Ganze kochen, geben die Himbeeren Flüssigkeit ab und dann haben wir zu viel Flüssigkeit und wir wollen ja mehr Geschmack, darum auf circa die Hälfte reduzieren lassen. Danach nehmen wir den Topf vom Herd und lassen es mal ein bisschen abkühlen. Während das Ganze abkühlt, nutzen wir die Zeit, um die Senfkörner zu mahlen. Und zwar müssen wir da zunächst die Senfkörner mit dem Rohrzucker vermischen und das Ganze dann mit einem entsprechenden Mahlwerkzeug mahlen. Mein Tipp wäre es, eine Kaffeemühle zu nehmen, die sogenannte, ich glaube Schlagmesser nennt man das, drinnen hat, weil mit der geht es sehr, sehr gut und vor allem habe ich hier den Vorteil, ich kann die schön reinigen. Bitte, bitte, bitte nehmt keine Kaffeemühle mit Scheiben, so wie es ich zum Beispiel habe für meinen Kaffee, für meine Espresso-Maschine, Espresso, nicht Ness, Espresso-Maschine, weil die ätherischen Öle des Senf, ja, würden sich da drin ablagern, das würde sich nicht gut auf den Kaffee auswirken, das wollen wir nicht haben. Alternativ könnt ihr auch zum Beispiel eine Küchenmaschine nehmen, die haben auch oft so Mahlwerke dabei. Ihr könnt vom Eske-Zauberstab das Mahlwerk nehmen, das dabei ist. Natürlich würde es auch mit einem Mörser gehen oder mit einem sonstigen Gerät, wo man das schön mahlen kann. Nur nicht bitte eure Scheibenkaffeemaschine nehmen, Kaffeemühle nehmen. Das wäre, wie gesagt, nicht so gut. Wenn wir das schön fein gemahlen haben, kommt das Ganze zu dem ausgekühlten Himbeermus. Dann gebe ich auch noch den Essig hinein. rühre das mal schön durch, damit das eine schöne homogene Masse ergibt. Und danach püriere ich das Ganze ganz, ganz fein mit dem Stabmixer. Dann decken wir das Ganze ab und lassen es über Nacht einmal ziehen. Ja, und am nächsten Tag können wir das auch schon in entsprechende saubere, das ist wichtig, Gläser abfüllen. Also die vorher sterilisieren, also auskochen etc. auskühlen lassen und danach abfüllen. Und dann könnte man es im Endeffekt auch schon essen. Ich persönlich würde empfehlen, das Ganze doch mindestens für 3 Wochen im Kühlschrank reifen zu lassen, denn da gewinnt das Ganze einfach an Geschmack. Es verliert der Senf ein bisschen an Schärfe und es wird irgendwie in Summe noch viel, viel fruchtiger. Ja, und das könnte dann zum Beispiel wunderbar zu einem Aufschnitt einer kalten Platte, zu geräucherten Fisch mit meines Erachtens auch super passen, nach den Feiertagen, während der Feiertage einfach servieren. Oder wenn ihr schnell noch ein Geschenk braucht, ein kulinarisches, könnt ihr das auch noch machen, weil es ja von der Zubereitung her relativ schnell geht und reifen kann sie dann wie Software heutzutage beim Kunden. Ja, das wäre das Rezept zur Weihnachtsfolge und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Gedicht, zum weihnachtlichen Gedicht und da habe ich mir heuer mal etwas anderes rausgesucht, zwar etwas Lustigeres vom Text her. Vom Dialekt her würde ich sagen, hat es ostösterreichische Tendenzen, man hat niederösterreichischen Einschlag, oberösterreichischen Einschlag und auch wienerischen Einschlag. Wo es genau herkommt, kann ich jetzt nicht sagen. Auf alle Fälle ist es österreichische Mundart, österreichischer Dialekt. Und zwar heißt das Gedicht Es klorne Engel von Christine Flach. A ganz Engel, das hat so schön bitt. Geh Christkindl, nimm mich auf die Erde einmal mit. Ich möcht so gern sehen, wie's zur heiligen Zeit sich alles aufs liebe Christkindl gefreit. Und weil sonst so brav war, so hat's es sie angezogen und ist mein Christkindl auf die Erde runtergeflogen. Zuerst kommen sie in den Wald, da war ich voller Schnee, da fütter man mein Lebkuchen, die Haseln und Reh. Gell, das ist schön, hat's Christkindl gemeint. Doch wie's er sich umdraht, da hat's Engel gewarnt. Jo, was hast denn, mein Haschel? Hast gar was verloren? Na, Christkindl, ich hab mir mein Zechel da froren. Jo, sapper meint, und husten tust auch, da fliegen wir gleich auf. Zum Himmel, Papa, da legst dich gleich nieder und deckst dich fest zu und machst deine Augen zu bis morgen in der Früh. Ein Wickel kriegst da und an der recht heißen Tee und ein Pflasterl aufs Zecherl, dann tut's nimmer weh. Na und so ist dann geschehen und schon schön über die Nacht war's Engel ganz gesund und hat wieder gelacht. Nur eins hätt's viel gern mein, ein glänzertes Christbaumerl hätt's so viel gern gesehen. A was, hat's gedacht, zu was lang studieren, ich werd's nächstes Jahr gleich noch einmal probieren. Also, ich finde ein wirklich nettes und auch lustiges Gedicht zur Weihnacht. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Weihnachtsfolge und ich möchte euch an dieser Stelle schon ein schönes und geruhsames Fest wünschen, egal ob es im Kreise der Familie, mit Freunden, mit Bekannten, egal auch wo ist. Ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit, viele, viele Backerl natürlich und auch viele wunderbare kulinarische Genüsse. Und rutscht mal gut rüber, prosit, naja, wir hören uns dann natürlich in alter Frische im Jahr 2016 wieder. Und um es noch ein bisschen weihnachtlicher zu machen, habe ich mir natürlich zum Abschluss ein Weihnachtslied ausgesucht und da wieder einmal einen österreichischen Titel und zwar Es wird schon gleich dumper. Es wird schon gleich dumper ist ein Weihnachtslied von Anton Reidinger, der es im Jahre, so geht man davon aus, 1884 im Innviertel in Oberösterreich komponiert hat. Die Melodie basiert auf einem alten Kirchenlied zu Ehren Marias, welches Reidinger mehr oder weniger ergänzt hat. Er hat das ganze Lied dann veröffentlicht als vierstimmigen Satz mit einer Begleitung von Flöte, Klarinette, Geige und Cello. Ja, und das wurde dann in der Zeit immer mehr erweitert. Es gab dann eine Tiroler Version davon etc. Aber wie gesagt, die Urversion kommt eigentlich aus Oberösterreich. Ja, und das Lied möchte ich euch zum Abschluss der Folge noch einmal vorspielen. Wir hören übrigens einander dann spätestens am 15. Jänner 2016, möglicherweise auch schon die Woche davor. Da muss ich aber erst schauen, wie sich alles ausgeht. Aber wie gesagt, spätestens am 15. Jänner 2016 gibt es die nächste Folge Gabelbissen. Ich wünsche euch noch einmal geruhsame und wunderschöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald. Tschüss, Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.